Abschied vom Meer, von Wolken, von Winden, von Sternen. Abschied vom Meer, von Ländern in weltweitem Fernen. Abschied von Männern, von Massen und vom Glück. Abschied von Seefahrt, ein schwerer Augenblick. Abschied von Häfen, von Flaggen hoch im Wind, von Kameraden, die unvergessen sind. Abschied vom Meer, von Wolken, von Winden, von Sternen. Abschied vom Meer, von Ländern in weltweiten Fernen. Abschied vom Meer, Abschied. Vom Meer fällt dem Seemann so schwer, Abschied vom Meer. Vergessen sind. Abschied vom Meer, von Wolken, von Winden, von Sternen. Abschied vom Meer, von Ländern in weltweiten Fernen. Abschied vom Meer. Abschied vom Meer fällt dem Seemann so schwer. Abschied.